Boom! Ja, ich bin wieder da und ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen verkatert. Da mache ich euch nichts vor. Die letzte Nacht hat dann doch bei mir Spuren hinterlassen. Die Flasche Katzenbeißer hat seine Wirkung nicht verfehlt. Und ich war wirklich, also gestern Nacht, übelst angeschlagen. Naja, sieht doch gut aus. Die Flasche Katzenbeißer hat seine Wirkung nicht verfehlt. Immer wieder ein wirklich erhebender Moment, wenn ich mich selber auf YouTube begutachten kann. So, ihr kennt das, für alle, die schon mal mit dabei waren, zu Beginn der Instant-Reaction-Ausgaben und natürlich auch der Countdown-Shows muss ich die Social-Media-Arbeiten abschließen. Das heißt, ich werde jetzt hier jedem auf der ganzen Welt mitteilen, dass MMA Radio jetzt live on air ist und dann werden hier Tausende zuschauen. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz, ganz sicher. Ja, UFC 201 ist im Kasten. Und ich werde gleich so ein bisschen darüber sprechen, wie mir das Event gefallen hat. Ich werde natürlich auch wieder ein Update geben, wie bei mir der Run Fighting Stream so lief. Jetzt live, so, da haben wir's. Also, wenn ich mal irgendwann eine Möglichkeit finde, diese Social Media Sachen auszulagern, dann werde ich das natürlich tun. Solange ich diese Möglichkeit nicht habe, müsst ihr zu Beginn jeder Ausgabe halt einfach damit klarkommen, dass es erstmal so ein bisschen holprig losgeht. Ihr könnt ja vielleicht, wenn ihr neu hier bei MMA Radio vorbeigeschaut habt, euch die Zeit damit vertreiben, dass ihr Twitter besucht, @mmaradio.de oder auf Facebook uns liked, mich liked im Endeffekt, auch da mmaradio.de oder ihr sucht einfach nach MMA Radio. Ihr könnt auf iTunes unseren Podcast bewerten, auch der heißt MMA Radio, was für eine Überraschung. Und ihr könnt natürlich sowieso durch Likes und Abonnements dafür sorgen, dass MMA Radio ein Ticken bekannter wird. Das kann diesem ganzen Sport und natürlich auch dem ganzen Projekt MMA Radio nicht schaden. Ich sollte jetzt eigentlich den Link verbreitet haben. Das sieht ganz gut aus. Dann gucke ich mir, was denn jetzt passiert hier? Mensch, also diese Technik ist ja der reinste Wahnsinn. Jetzt gucke ich mir noch kurz an, ob im Chat irgendwas los ist. Und dann können wir auch direkt loslegen. Im Chat ist noch niemand, das macht aber gar nichts aus. Denn bei diesen Instant-Reaction-Videos soll es natürlich hauptsächlich darum gehen, was ich so zu sagen habe in Sachen Zukunft für die siegreichen Kämpfer. Das heißt, für alle, die dieses Event noch nicht geschaut haben, UFC 201, wäre es vielleicht besser, noch einen Ticken abzuwarten, bis ihr euch dieses Video anguckt. Danke, Buttermann, für den Hinweis, dass das Video problemlos läuft. Das ist immer ganz hilfreich, da muss ich das nicht selber überprüfen. Also alle, die 201 noch nicht gesehen haben, jetzt nochmal kurz Pause, erst 201 angucken und dann dieses Video sich reinziehen, denn ansonsten werdet ihr ziemlich hart gespoilert, muss ich ganz ehrlich sagen. So, da kommen schon die ersten Meldungen. Was eine Nacht, das kann ich nur unterstreichen. Also, ich sag's nochmal ganz kurz. Gestern haben wir ja bis 0 Uhr oder so die Countdown-Show hier gemacht und ich habe eine Flasche Katzenbeißer getrunken. In Rekordzeit, muss man fast schon sagen, in 2 Stunden. Und die hat wirklich, also ich habe dann noch mir 3 Magnum-Eis reingepfiffen, bin dann irgendwann eingeschlafen und um 6.30 Uhr heute Morgen aufgestanden und habe begonnen, die Early Prelims zu schauen. Und das kann ich vielleicht auch gleich mal vorwegnehmen. Der Run-Fighting-Stream im Laufe des Vormittags lief dann problemlos, also ich habe die Early Prelims, die Prelims geguckt, dann Run Fighting, die 15 Euro abgedrückt und es lief problemlos. Eine Einschränkung, aber es könnte sein, dass das wirklich an meinem iPad lag. Ganz am Anfang hatte ich das Problem, dass der Stream nicht starten wollte, also ich musste die Run Fighting App 2-3 Mal neu starten. Das ist typisch, wenn ich eine Sendung mache, dass das Telefon klingelt. Vielleicht kann einer der Familienmitglieder kurz das Telefon abnehmen, aber es scheint nicht so. Also muss ich das tun. Ja. Hervorragend. So, da bin ich wieder. So läuft das hier einfach. Das ist ein sehr professioneller Sender, kann man fast schon sagen, MMA Radio. Aber unser Stream läuft stabil. Das ist das, was wir auf unserer Seite als Vorteil zu verbuchen haben. So, jetzt wollte ich euch davon erzählen, wie es auf Run Fighting lief. Also wie gesagt, beim Starten der App hatte ich das Problem, dass der Stream nicht richtig starten wollte. Ich habe rechts oben das Run Fighting Logo gesehen, so leicht verpixelt, und es hat sich halt immer nur das Laderad, nenne ich es mal, gedreht. Und es wollte nicht starten. Dann habe ich 2-3 Mal die App neu gestartet und dann ging's. Wie gesagt, es kann sein, dass es wirklich am iPad lag. Ich habe noch das iPad 3. Es ist nicht das Neueste und es gibt diese Probleme manchmal auch bei anderen Apps, dass man einfach nochmal die App neu starten muss und dann funktioniert's. Danach gab es keinerlei Probleme. Alles lief rund und ich bin zufrieden. Allerdings muss man das jetzt auch nicht höher hängen, als ich es gerade eben tue. Denn letzten Endes ist es genau das, für was wir bezahlen. Und wir können jetzt hier nicht ein Fass aufmachen, nur weil einmal jetzt die Run Fighting App problemlos funktioniert hat. Aber man muss es dann trotzdem ja mal erwähnen, wenn es gut funktioniert. Denn ich habe letzte Woche wirklich wüst auf Run Fighting geschimpft. Und jetzt kriegen sie ein kleines Lob, auch wenn sie sich darauf wahrscheinlich, weiß ich nicht, nicht allzu viel einbilden werden. Übrigens, gestern habe ich mich noch ein bisschen geärgert. Ich habe gesehen, dass Run Fighting tatsächlich jetzt auch so eine Art Countdown-Show veranstaltet und habe mir so gedacht, also es kann natürlich reiner Zufall sein, aber ich finde es halt immer merkwürdig, wenn es zeitlich irgendwie so zusammenpasst. Ja, ich mache diese Countdown-Shows und es ist jetzt so, dass die insgesamt eigentlich besser laufen, als ich das mir im Vorfeld gedacht habe. Ja, also die Klicks sind wirklich mehr, als ich dachte. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sich das mehr als 50 Leute angucken. Und jetzt hat Run Fighting damit auch begonnen. Und ich kann berichten, dass bei den Run Fighting Countdown Shows auf Facebook 30 Leute zugeguckt haben. Und das verbuche ich wirklich als Erfolg. Denn bei uns hier sind immer 20 Leute dabei. Klar, jetzt hier am Morgen oder am Nachmittag nach dem Event sind es nicht so viele. Aber Samstagabend sind es eigentlich immer so zwischen 15 und 20 Leute, die zugucken. Manchmal sogar mehr. Bei UFC 200 hat man, glaube ich, sogar mal 30 oder so. Und Run Fighting mit dieser großen Plattform schafft es dann gerade mal auf 30. Das ist wirklich was, also finde ich großartig. Finde ich wirklich toll. Pocho ist da. Hallo Pocho, Mensch, dass du wach bist um die Zeit, das ist ja Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn. Und der Pocho schreibt es zu Recht, das ist das reinste Plagiat von Run Fighting. Die Countdown-Show gibt es nur hier bei Non-PG, nur bei MMA Radio. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Arthur fragt noch, ist dein Buch von Ronda auf Englisch? Ja, ich glaube, das Buch gibt's nur auf Englisch. Also ich glaube, das gibt's noch nicht übersetzt. Sehr, sehr gutes Buch. Kann ich nur jedem empfehlen. Und ihr seht das, ich habe ja gleich so einen Marker drinne. Ich habe das Buch schon einmal durchgelesen und ich lese es aktuell nochmal durch, weil so ein paar Sachen wirklich, also die sind wirklich großartig und ich kann nur jedem empfehlen, sich dieses Buch zu holen. Ich denke mal, die meisten werden so gut Englisch können, dass sie sich ein Ronda Rousey Buch auf Englisch reinziehen können. Ist jetzt auch nicht wahnsinnig kompliziert geschrieben. Von daher holt euch das Buch mal, finde ich, einer der besseren Sportlerbiografien. Vor allem, wenn ein Sportler noch aktiv ist, ja, wir gehen mal davon aus, dass Ronda Rousey noch aktiv ist, ist es immer so eine Sache mit Biografien, aber die ist wirklich phänomenal. Großteil der Biografie oder gut die Hälfte der Biografie beschäftigt sich mit ihrer Judo-Karriere, mit ihrer Jugend, wie sie zu den Olympischen Spielen gekommen ist und was für einen harten Weg sie eigentlich durchleben musste, bis sie dann letzten Endes wirklich großen Erfolg hatte. Absolut phänomenales Buch, also zieht euch das mal rein, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. So, jetzt UFC 201, ich legt natürlich direkt los mit dem Main Event. Tyron Woodley besiegt Robbie Lawler. Man muss ja sagen, dass es wirklich eine der Möglichkeiten war, die im Vorfeld diskutiert wurden. Kann es sein, dass Lawler anfällig ist für einen Knockout-Punch von Woodley? Woodley hat die Power, das wissen wir. Und genau das hat er hier auch unter Beweis gestellt. Lawler wirkte auf mich irgendwie gehemmt. Ja, muss ich so sagen. Ich meine, Joe Rogan hat in einer Übertragung gesagt, er findet es gut, dass Lawler ein bisschen abwartend agiert, ja. Aber auf mich wirkte das ungewöhnlich irgendwie. Also ich hätte gedacht, dass Lawler sich vielleicht nicht unbedingt auf einen Schlagabtausch einlässt, aber ich kann es nicht richtig formulieren, weil das Problem ist, in dem Moment, wo er agiert hat, hat Woodley es direkt ausgenutzt. Also die ganze Zeit hat Lawler sehr, sehr abgewartet und dann geht er in den Kämpfer rein, in Tyron Woodley, und Tyron Woodley kontert direkt mit dieser Rechten und knockt Lawler aus. Also letztendlich kann man sagen, vielleicht war diese Zurückhaltung gar nicht so schlecht, aber es wirkte irgendwie nicht wie der Robbie Lawler in dieser kurzen Zeit, ja, es waren nur 2 Minuten, den man sonst so kennt. Ja, vielleicht war das auch so ein bisschen der Gameplan, dass man gesagt hat, warte ein bisschen ab, spekulier darauf, dass Woodley auspowert, dass er nicht mehr ganz so stark ist in den letzten 3 Runden und lass ihn am Anfang so ein bisschen kommen. Und Woodley ist auch nicht direkt losmarschiert wie so eine Rakete. Und deswegen, wir haben glaube in der ersten Minute nicht einen Schlag gesehen. Und dann gab es noch mal 1:20 und das war es dann letzten Endes. Also es ist schwierig, hier den Kampf direkt zu analysieren. Das möchte ich auch gar nicht hier machen. Um Kämpfe zu analysieren, müsste ich sie dann schon noch ein zweites oder drittes Mal gesehen haben. Aber so vom Bauchgefühl war es so, dass ich dachte, Mensch, das ist jetzt nicht der Lawler, den ich mir vorgestellt habe. Und Woodley hat seine stärkste Waffe ausgepackt und auch direkt gezündet, muss man ganz ehrlich sagen, und ist neuer Welterweight-Champion. Erneut wechselt ein Titel, das ist dieses Jahr wirklich absolut der Wahnsinn. Und wir haben jetzt eigentlich nur noch Mighty Mouse als länger amtierenden Champion. Und dann ist ja schon Johanna Jędrzejczyk zu nennen. Und alle anderen haben den Titel noch nicht einmal verteidigt oder höchstens einmal. Also das ist unglaublich dieses Jahr, was da abgeht. Finde ich in der Welterweight Division jetzt gar nicht so schlimm, weil man bei Lawler auch nicht das Gefühl hat, dass er die Zukunft dieser Division ist. Bei Woodley auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Tyron Woodley in 2 Jahren noch Welterweight Champion ist. Ich bin mal gespannt, was er jetzt in Zukunft machen wird. Er hat bei der Pressekonferenz gesagt, er möchte jetzt Kohle verdienen, er möchte entweder gegen Nick Diaz kämpfen oder gegen GSP. Er hat Nick Diaz sogar schon mehr oder weniger aufgefordert, in 3 Wochen gegen ihn anzutreten. Woodley würde gern bei 202 gegen Nick Diaz antreten. Er hat gesagt, deine Sperre läuft in 2 Tagen ab. Dein Bruder kämpft auf der 202-Card gegen Conor McGregor. Ich weiß, du trainierst, also lass es uns machen. Ich bin fit. 202, Nick Diaz bzw. Tyron Woodley gegen Nick Diaz um den Welterweight-Titel. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Nick Diaz so blöde ist und diesen Kampf wirklich so kurzfristig annimmt. Also das würde ich auch seitens der UFC so nicht bucken, weil Nick Diaz so ein großer Draw ist, dass du das eigentlich als eigenes Event aufziehen solltest. Ich würde das jetzt wirklich nicht so kurzfristig ansetzen und die UFC hat es auch nicht nötig, weil 202 so groß ist durch Nate gegen Conor, dass man eigentlich nicht nochmal diesen zusätzlichen Bonus mit Nick Diaz braucht. Und beide Diaz-Brüder haben ja schon gesagt, sie finden es nicht so geil, wenn sie auf der gleichen Card kämpfen. Von daher, ich glaube nicht, dass die UFC das booken wird, aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass es in Zukunft dann diesen Kampf geben könnte. GSP hat er auch herausgefordert. Ich glaube, da hat er gesagt, er würde gerne im November gegen GSP in New York kämpfen. Ich habe ja gestern gesagt, auf die Frage, ob ich der Meinung bin, dass GSP zurückkehren wird, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Und ich glaube auch nicht, dass er gegen Woodley antreten wird. Ich glaube nicht, dass GSP zurückkommt und gegen Woodley kämpft. Ich weiß nicht. Ich würde jetzt so vom Bauchgefühl her sagen, wenn die UFC einen der beiden Vorschläge annimmt von Tyron Woodley, dann das Ding mit Nick Diaz. Ich würde aber mir wünschen, dass die UFC, nachdem sie jetzt ja schon Michael Bisping gegen den Henderson sozusagen als Funfight angesetzt haben, diesmal wirklich den Nummer 1 Herausforderer berücksichtigen. Und das ist einfach Wonderboy Thompson. Ja, Stephen Thompson hat sich diesen Spot verdient. Alle wollen Stephen Thompson um den Titel kämpfen sehen. Und ich bin auch der Meinung, dass der Kampf stylistisch großartig werden könnte zwischen Stephen Thompson und Tyron Woodley. Also das wäre eigentlich der Kampf, den ich jetzt booken würde für Robbie Lawler. Da muss ich mal kurz die Rankings mir zum Gemüte führen. Ja, für Robbie Lawler würde eigentlich ein Kampf entweder gegen Damien Maya oder natürlich ein Rematch gegen Carlos Condit Sinn machen. Also vielleicht könnte man jetzt gucken, Condit Meyer, wie geht dieser Kampf aus? Und dann stellt man den Gewinner dieses Kampfes gegen Lawler oder den Verlierer, je nachdem, wie der Kampf halt über die Bühne geht. Aber für Lawler gibt es schon noch ein paar Möglichkeiten, sich wieder nach oben zu kämpfen. Direkt ein Rematch würde ich Lawler nicht geben. Dafür war mir natürlich jetzt der Sieg etwas zu eindeutig. Und wie gesagt, dadurch, dass Stephen Thompson wirklich schon den Finger am Abzug hat, finde ich, dass man das jetzt nicht machen sollte, dass man Thompson nochmal vertröstet, vielleicht nochmal einen anderen Kampf gibt oder so. Nee, Thompson hat sich diesen Kampf verdient und er sollte jetzt gegen den amtierenden Champion, und man muss es wirklich so sagen, Tyron Woodley, das klingt irgendwie komisch, aber es ist so, er sollte jetzt gegen den amtierenden Champion antreten und für Lawler, wie gesagt, gibt es so ein paar Rematch-Möglichkeiten und selbst so einen Gastelum-Kampf würde ich interessant finden. Lawler gegen Gastelum könnte ich mir auch gut vorstellen, aber direktes Rematch eher nicht. Hier kommen schon, glaube ich, ein paar Fragen rein. Ich muss mal kurz gucken. Hier wird auch noch viel mit dem Pocho diskutiert. Der Main Event hat sehr an Miocic, Werdum und Rockhold gegen Bisping erinnert. Arthur, absolut richtig. Das habe ich mir auch gedacht, wenn man mal so guckt, die Titelkämpfe in diesem Jahr. Ich glaube, immer wenn der Titel gewechselt hat, war das ein vorzeitiges Ende. Oder? Ich müsste jetzt mir die kompletten Titelkämpfe hier nochmal aufrufen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht allzu leicht, das on the fly zu machen. Aber heute, ganz klar, vorzeitiges Ende. Lasst uns mal überlegen, was hatten wir sonst noch für Titelwechsel? Ich gucke hier einfach mal bei den Rankings. Flyweight-Titel ist nicht gewechselt. Bantamweight-Titel ist gewechselt. Das war eine Decision. Dillashaw gegen Cruz. Okay, da strafe ich mich jetzt gerade selber lügen. Conor McGregor hat seinen Titel nicht verteidigt. Eddie Alvarez hat Dos Anjos vorzeitig besiegt. Lawler verliert seinen Titel an Woodley vorzeitig. Bisping besiegt Rockhold vorzeitig. Cormier hat seinen Titel nicht aufs Spiel gesetzt. Miocic besiegt Werdum vorzeitig. Und Nunes Nunes und Tate, beide beenden ihre Kämpfe auch vorzeitig und holen sich damit den Titel. Also das finde ich auch eine interessante Entwicklung, dass die meisten Titelwechsel eben durch vorzeitige Finishes stattfinden. Da würde ich mal gerne eine Statistik sehen, wie wahrscheinlich das ist, dass wenn ein Titelkampf über die volle Distanz geht, wie häufig dann der Titel wechselt. Das wäre mal eine Statistik, die mich wirklich interessieren würde. Aber da gebe ich natürlich recht, Arthur. Es hat schon so ein bisschen an Rockhold, Bisping und auch an Miocic, Werdum erinnert, wobei man hier sagen muss, dass Miocic natürlich unheimlich clever agiert hat gegen Werdum. Bisping allerdings auch, muss man definitiv so sagen. Er hat die Schwachstelle von Rockhold erkannt und hat Rockholds, ich sag mal, Arroganz so ein bisschen gegen ihn ausgespielt. Und auch Woodley hat das gemacht, was man von ihm zu erwarten hat. Ja, er hat eine starke Rechte und er hat ein gutes Wrestling. Er weiß, dass das Wrestling gegen Lawler risikobehaftet ist und hat sich auf seine Rechte verlassen, hat auf den Moment gewartet, hat die perfekt platziert und dann Lawler K.O. geschlagen. Also, ja, gute Leistung. Holger fragt, glaubst du, dass Woodley eine Chance gegen Wonderboy hat? Ja, absolut. Mit der rechten Hand hast du gegen jeden Kämpfer eine Chance. Also, es ist extrem schwer zu sagen, wer gegen wen keine Chance hat. Das sieht man immer wieder jetzt, gerade in diesem Jahr. Es gibt diesen klaren Underdog auch gar nicht mehr, auch im Co-Main-Event. Ich meine, im Vorfeld, wir haben gestern auch drüber geredet, war eigentlich klar, dass Namajunas diesen Kampf gewinnen wird und dann wahrscheinlich um den Titel kämpfen wird. Jetzt sieht man den Kampf und muss sagen, dass Kovalchewicz diesen Kampf gegen Namajunas wirklich perfekt bestritten hat. In der ersten Runde abgewartet, die Runde zwar abgegeben, aber einfach aus den Fehlern, die sie gemacht hat, hat sie in der zweiten und dritten Runde gelernt, hat sich weiterentwickelt von Runde zu Runde oder eigentlich von Minute zu Minute und hat Namajunas immer mehr ins Boxhorn gejagt, um das mal so zu sagen. Und ich denke, wenn der Kampf jetzt noch in die vierte oder fünfte Runde gegangen wäre, glaube ich, dass Kovalchewicz Namajunas sogar gefinisht hätte. Also es ist ganz schwer in diesen Tagen zu sagen, wer gegen wen keine Chance hat. Woodley gegen Wonderboy, für mich großartiges Match, weil du kannst eigentlich nicht sagen, wer diesen Kampf gewinnen wird oder ja, wer diesen Kampf verlieren wird. Also das ist einfach ein wahnsinnig spannender Kampf. Hier kommen gerade Familien-Tweets rein. Muss ich natürlich direkt gucken, was da abgeht. Also lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen. So, Lawler Condit klingt auf jeden Fall sinnvoll. Ja, würde ich auch gut finden. Condit muss natürlich vorerst mal Demian Maia besiegen. Und wenn Demian Maia natürlich Carlos Condit besiegt, hast du natürlich einen Kämpfer, der unter Umständen auch nochmal die Hand heben wird in Sachen Titelkampf. Also die Welterweight Division ist aus meiner Sicht ganz gut aufgestellt und verspricht, interessant zu werden. Sebastian schreibt, siehst du es eigentlich aus Sicht der UFC positiv, dass so viele Titelwechsel stattfinden, oder hältst du lange Regentschaften für profitabler? Das ist immer schwierig zu sagen, denn die Titelträger, die in diesem Jahr die Titel verloren haben, waren nicht so große Draws für die UFC. Also als Ronda Rousey den Titel verloren hat, das war, glaube ich, für die UFC schmerzhafter, ja, letztes Jahr, als wie jetzt, dass Misha Tate den Titel verloren hat und Holly Holm. Also natürlich Holly Holm gegen Ronda Rousey um den Titel als Rematch wäre eine Riesennummer gewesen. Ich bin aber der Meinung, egal gegen wen Ronda Rousey zurückkommt, es wird eine Riesennummer. Ja? Selbst gegen Amanda Nunes, die wahrscheinlich so am unspektakulärsten gefühlte Gegnerin für Ronda Rousey, wird der Pay-Per-View eine Riesennummer, weil Ronda Rousey zurückkommt. Deswegen kann es der UFC egal sein, wie oft der Titel im Bantamweight wechselt. Im Welterweight ist es auch so, dass Lawler nicht unbedingt ein großer Draw ist. Ja, Woodley wird genauso wenig ein großer Draw sein. Für die UFC ist Conor McGregor wichtig, für die UFC ist ein Jon Jones wichtig, für die UFC ist mit Sicherheit Ronda Rousey wichtig, dass die zurückkommt, und der Rest entwickelt sich dann einfach so ein bisschen. Ich sehe keinen weiteren großen Star aktuell für die UFC, der jetzt wirklich tunlichst nicht den Titel verlieren sollte. Ja, Demetrius Johnson, da gibt keiner einen feuchten Fick drauf, wenn der kämpft. Dominic Cruz, guter Kämpfer, aber auch der ist kein Needle Mover, um hier Dana White mal zu zitieren. Dann hast du Conor McGregor, braucht man nicht drüber reden, der ist wichtig, absolut. Vielleicht nicht so wichtig als Champion, aber dass er halt einfach kämpft. Er kann natürlich auch nicht jeden Kampf verlieren, aber wenn Conor den Titel gegen Aldo zum Beispiel jetzt ein zweites Mal verteidigen möchte und den dann verliert, wäre nicht so gut für die UFC, aber wäre immer noch kein Weltuntergang, weil er kann dann dennoch ins Lightweight gehen und da nochmal einen neuen Run starten. Eddie Alvarez ist kein großer Draw für die UFC. Lawler, wie gesagt, auch nicht. Woodley wird es auch nicht sein. Miocic überhaupt in der Heavyweight Division ist überhaupt niemand, der wirklich mal Pay-Per-View-Zahlen Drehrad was verstellen kann. Ja, Miocic nicht, Verdum nicht, Velasquez nicht, Overeem unter Umständen, aber ihm fehlt dann so der perfekte Partner, um einfach dafür so ein bisschen Schwung in dieser Heavyweight Division zu sorgen. Overeem hat noch diesen Namen, aber es ist auch kein großer Draw. Ich glaube nicht, dass Overeem Miocic weit über 500.000 Buys generieren kann. DC kannst du vergessen, ist kein Draw für die UFC. Bisping, das ist auch alles kein großes Ding. Denn ich denke, für die UFC ist es erstmal egal. Und was halt für die UFC positiv herauszuziehen ist, dass man jedes Event gucken muss, weil man nicht im Vorfeld sagen kann, wer gewinnt. Also das könnte man dann noch so als positiv verbuchen. Carolina im Clinch sehr stark gewesen, da gehe ich gleich noch drauf ein. Kann mir vorstellen, dass JJ Carolina der Co-Main-Event von UFC 205 wird, schreibt Arthur. Das könnte gut sein. Also er meint das Europa-Event, das ist 204, genau, er korrigiert sich hier gerade noch selber. Dann kommen wir doch einfach gleich mal auf den Co-Main-Event zu sprechen. Carolina Kovacevic besiegt Rose Namajunas. Ich habe es gerade eben schon angedeutet. Ich fand es wirklich beeindruckend, wie Kovacevic sich von Runde oder von Minute zu Minute, so muss man sagen, verbessert hat und die Fehler von Namajunas auszunutzen wusste. Kovacevic scheint besser zu sein, als ich das dachte. Ja, die beiden Performances zuvor in der UFC waren okay, allerdings waren die für mich jetzt nicht so herausragend, dass ich dachte, dass sie in absehbarer Zeit mal um den Titel kämpfen kann. Da muss ich ganz ehrlich sein. Sie ist jetzt 10-0, das ist beeindruckend, gar keine Frage. Es gibt aber, glaube ich, auch diesen 10-0-Fluch. Holly Holm war auch mal da, Ronda Rousey war auch mal da, danach ging es bergab. Die Leistungen von Kovacevic machen mich jetzt, oder sagen wir mal anders, ich glaube nicht, dass Kovacevic Johanna Jędrzejczyk besiegen kann, Stand jetzt. Das, was ich gesehen habe, war gut, aber es ist immer noch auf einem anderen Level im Vergleich zu Johanna Jędrzejczyk. Ja? Die Frage ist, ob Kovacevic die Möglichkeit hat, diese Entwicklung, die sie jetzt genommen hat, auch in diesem Kampf gegen Namajunas, gegen Johanna Jędrzejczyk fortzusetzen. Also es gibt ja so Kämpfer, die einfach wirklich von Kampf zu Kampf mitnehmen, besser werden und selbst im Kampf sich weiterentwickeln. Und ich, Moment, ich muss. Hallo? Es ist, hier geht's zu. Ich sag's euch. Ich sage natürlich immer, wenn ich so einen Podcast oder so ein Video aufnehme, hey, einfach einen dicken Leiser, ich nehme mir kurz ein Video auf, aber es funktioniert einfach nie. So sind Kinder. Man kann sie einfach so nicht mundtot machen. Ich weiß, in Japan schneiden die den Hunden, glaube ich, die Stimmbänder durch oder die Bellbänder, keine Ahnung, wie das heißt. Und das könnte man mit Kindern eigentlich auch mal machen, oder? Oh Gott, jetzt kriege ich wieder gefleckt auf YouTube. Ja, Spaß beiseite. Also, bei Karolina Kowalczewicz muss man so ein bisschen darauf hoffen, dass sie im Kampf noch eine Weiterentwicklung vollzieht. Dann kann es sein, dass sie gegen Johanna Jędrzejczyk eine Chance hat. Aber Johanna ist wirklich aus meiner Sicht noch deutlich besser als Kowalczewicz. Deswegen, ich verstehe, dass die UFC wahrscheinlich jetzt diesen Kampf vermarkten möchte. Ja, zwei Polinnen gegeneinander. Übrigens, ich würde es nicht auf dieselbe Card wie Dan Henderson und Bisping packen. Ich würde, glaube ich, darauf spekulieren, dass man ein Event in Polen macht. Ja, eine Fight Night oder so. Oder vielleicht kann man sogar auch wieder so ein UFC on Fox-Ding irgendwie in Polen hinbekommen, wie damals in Stockholm. Ich würde eher sowas machen. Ich würde die beiden wirklich als Main Event präsentieren. Man hat wirklich da die Möglichkeit, was Großes zu schaffen. Und wir haben im Podcast, ich und der Jojo, der Esel nennt sich immer zuerst, ja auch schon darüber gesprochen, dass in Polen MMA wirklich eine ganz, ganz große Nummer ist. Und die UFC könnte davon profitieren und ein gutes Event auf die Beine stellen. Das würde ich jetzt versuchen. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn es bei 204 dann stattfinden würde als Co-Main Event. Aber ich glaube, wenn du die Möglichkeit hast, zwei Polinnen gegeneinander zu stellen, dann solltest du es vielleicht in Polen machen. Also ich könnte mir schon denken, dass das eine große Nummer wird. Aber die Leistung von Kowalczewicz war wirklich beeindruckend. Also so gut hätte ich die nicht erwartet. Viel mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Ich gucke mal, ob ich zu ihr noch irgendwie was mir notiert habe. Nee, ich habe natürlich nachher noch sie bei den Top 3 Fightern of the Night mit dabei. Das kann ich schon mal verraten. Aber da komme ich dann zum Schluss nochmal zu sprechen. Ja, für Rose Namajunas ist es natürlich wieder so ein Rückschlag, aber bestätigt das, was ich mir schon dachte, dass Namajunas irgendwie ihre Emotionen ein bisschen besser in den Griff bekommen muss. Man hat ja wieder das Gefühl gehabt, dass ab der zweiten Runde, als sie gemerkt hat, es ist nicht ganz so leicht gegen Kowalczewicz, dass sie so ein bisschen fahrig wurde. Und ja, dann hat sie Takedown versucht, dann hat sie Jiu-Jitsu versucht, dann hat sie aber wieder versucht, mit Kickboxen was zu machen. Und es wirkte nicht so, als ob du versuchst, deine Gegnerin in irgendeinem Feld zu besiegen, sondern es wirkte fast schon so ein bisschen hilflos, hatte ich das Gefühl von Namajunas. Sie wusste nicht so richtig, wie kann ich jetzt hier gegen Kowalczewicz irgendwie den Kampf wieder zurückholen. Und ich hatte in der ersten Runde das Gefühl, wenn Namajunas ruhig weiterkämpft, ja, Jabs zeigt, dann und wann mal einen Takedown versucht, dann hat sie die Möglichkeit, Kowalczewicz irgendwann zu Boden zu bekommen und kann dann mit ihrem guten Jiu-Jitsu vielleicht eine Submission rausholen. Aber durch diese fahrige Art hat sie Kowalczewicz total in die Karten gespielt und hat so, glaube ich, den Kampf abgegeben. Also Namajunas ist eine junge Kämpferin, die noch Entwicklungspotenzial hat, aber sie ist jetzt zum zweiten Mal an einem Punkt gescheitert oder vielleicht sogar zum dritten Mal, zum zweiten Mal, das Ultimate Fighter Finale war das erste Mal. Ich habe das jetzt ein bisschen durcheinander gebracht, weil das Ultimate Fighter Finale war ja auch der Titelkampf gegen Carla Esparza und von daher ist es jetzt praktisch zum zweiten Mal, dass sie an einem wichtigen Punkt gescheitert ist. Und die Frage ist natürlich, wie häufig du an so einer Schwelle scheitern kannst und dann wieder diese Schwelle erklimmen kannst. Und ja, das ist, glaube ich, schwierig. Das ist schwierig. Und ich bin mal gespannt, wie es für sie weitergeht. Es gibt auch für Rose Namajunas genügend Gegnerinnen in der Strawweight Division, die sie jetzt als nächstes vor die Fäuste, sage ich jetzt mal, bekommen könnte. Jessica Andrade fällt mir da natürlich ein. Ein Rematch gegen Carla Esparza würde für mich auch nochmal Sinn machen. Also es gibt da auch noch Möglichkeiten, sich wieder ranzukämpfen. Aber ich glaube, dass dieser Rückschlag für Namajunas schon schmerzhaft war. Also das ist ein übler Rückschlag. Arthur schlägt vor Namajunas gegen Claudia Gadelha. Ja, das würde mir auch gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich glaube, dass Gadelha da einen Ticken zu stark ist für Namajunas und den Kampf gewinnen würde. Ja, also wenn man Namajunas aufbauen will, würde ich ihr, glaube ich, eher so, ich würde, Carla Esparza ist natürlich auch schwierig. Hash, ja, aber Gadelha ist zu stark. Ist glaube ich, wirklich zu stark, um jetzt Rose aufzubauen. Aber vielleicht sagt die UFC auch, ja, fuck it. Jojo wäre noch eine Möglichkeit, fällt mir da ein. Jojo Calderwood gegen Rose Namajunas. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Haben die beiden schon mal gegeneinander gekämpft eigentlich? Oder habe ich da jetzt irgendwas durcheinander gebracht? Ich glaube nicht. Ich glaube, die sollten mal gegeneinander kämpfen. Und dann ist eine der beiden ausgefallen. Ich glaube, sowas in der Art ist mir da im Hinterkopf hängen geblieben. Gut. Werden wir sehen. Jake Ellenberger besiegt Matt Brown. Ja, ich habe im Vorfeld gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Matt Brown gegen Jake Ellenberger verliert, weil Ellenberger deutlich kleiner ist als Matt Brown und irgendwie auch nicht mehr so richtig kopfmäßig in der UFC zu sein scheint. Ich war einfach so ein bisschen enttäuscht von Ellenbergers letzten Jahren, muss man sagen. Zu Recht auch, er hat ja nicht gut gekämpft. Was ich aber dabei vergessen habe gestern, das fiel mir dann wirklich nach wenigen Sekunden direkt ein in diesem Kampf, ist, dass Matt Brown das Problem hat, in so einen Kampf reinzukommen. Er hat immer wieder dieselben Probleme in seinen Kämpfen, dass er in den ersten Minuten oder in der ersten Runde anfällig ist. Und Jake Ellenberger ist ein Typ, der in diesem Kampf alles auf eine Karte setzen musste. Und genau diese Mischung hat es dann letzten Endes hier auch ausgemacht. Ellenberger kommt raus, trifft sofort mit der Rechten, bleibt dran, wirkt dann sogar so ein bisschen ausgepowert. Man hat das Gefühl gehabt, oh, hier könnte der Kampf jetzt gerade eine Wendung nehmen und Matt Brown holt sich den Kampf zurück. Und dann landet er diesen extrem geilen Bodykick, also Jake Ellenberger, und finisht so Matt Brown. Also für mich war es eine beeindruckende Leistung von Jake Ellenberger, weil du musst es auch erstmal hinbekommen gegen den Matt Brown. Aber wir wissen, dass Matt Brown in der ersten Runde einfach anfällig ist. Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, ich bin immer noch nicht total überzeugt von Jake Ellenberger, dass er jetzt das Ruder rumgerissen hat. Denn man kann auch ein Argument dafür finden, dass Matt Brown, ähnlich wie Josh Koscheck, die besten Zeiten hinter sich hat. Und ich kann mich erinnern, als Jake Ellenberger Josh Koscheck besiegt hat, haben auch alle so gesagt, ah, jetzt hat er das Ruder rumgerissen und jetzt hat er das Camp gefunden, das zu ihm passt und pipapo. Und später hat sich mehr oder weniger herausgestellt, dass Josh Koscheck gar nicht so richtig dabei war und bei der Sache war und Jake Ellenberger vielleicht gegen einen schon, bevor der Kampf überhaupt losging, geschlagenen Gegner angetreten ist. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Matt Brown sich geistig schon aus der UFC verabschiedet hat, aber die letzten Leistungen von Matt Brown, das muss man ehrlicherweise sagen, sind nicht so beeindruckend gewesen und haben nichts mehr mit dem Matt Brown zu tun, den wir 2014, 2013 gesehen haben. Und ich glaube, dass vielleicht Ellenberger zum einen davon profitiert hat, zum anderen vielleicht auch dadurch, dass er mit dem Rücken zur Wand stand, ein klein wenig unüberlegter gekämpft hat und das wiederum dann für ihn gut ausging gegen einen immer sehr schwach startenden Matt Brown. Also wenn er ihn nicht gefinisht hätte in der ersten Runde, wäre es, glaube ich, für Ellenberger schwer geworden, weil er hat ja wirklich nach einer Minute schon gepumpt. Also hinter Ellenberger mache ich noch ein großes, großes Fragezeichen. Er muss jetzt wirklich dann seine Leistung mit ein, zwei Siegen bestätigen. Dann können wir wieder darüber reden, dass Jake Ellenberger das Ruder rumgerissen hat. Interessant fand ich noch, dass er im Vorfeld zum Kampf ja erzählt hat, dass die UFC ihn eigentlich schon entlassen hat und er hat dann sich letzten Endes so eine letzte Chance nochmal erbettelt und gesagt, wenn ich diese letzte Chance bekomme, werde ich abliefern und das hat er dann auch getan und ich denke mal, er hat jetzt erstmal wieder einen Stein im Brett bei der UFC und hat sich vielleicht noch einen oder zwei Kämpfe ergattert, aber er muss, wie gesagt, jetzt auch den nächsten Kampf direkt gewinnen, sonst hat dieser Sieg für mich genauso viel Wert wie der Josh Koscheck-Sieg, bin ich ganz ehrlich, also überzeugt bin ich da noch nicht. Für Matt Brown wird es interessant sein, wie es für ihn weitergeht. Wie gesagt, die letzten, jetzt muss ich überlegen, er hat gegen Damien Maia verloren, Johnny Hendricks und gegen Robbie Lawler verloren. Und zwischendrin gegen Tim Means gewonnen. Okay, also 4 seiner letzten 5 Kämpfe hat er verloren. Das ist nicht allzu beeindruckend, muss man ehrlicherweise sagen. Also auch da wird es, glaube ich, interessant sein, wo die Reise jetzt hingeht. ich denke mal, er wird erstmal einen großen Rückschlag in Sachen Rankings erleiden und ich bin mal gespannt, gegen wen die UFC ihn dann stellt. Also da fällt mir momentan jetzt noch gar keiner ein. Er muss sein Problem gerade in den ersten Minuten der ersten Runde irgendwie in den Griff kriegen und vielleicht ist er auch ein bisschen überbewertet gewesen nach seinem Run 2013, 2014 und wir sehen jetzt den Matt Brown, den man eigentlich zu erwarten hat, denn bevor er ja diese 7 Kämpfe in Folge gewonnen hat, hat Matt Brown ja keinen guten Rekord gehabt, da war der 12-11, ja. Und dann gewinnt er 7 Kämpfe in Folge, ist plötzlich 19 und 11 und bekommt dann diesen Title Elimination Kampf gegen Robbie Lawler, verliert den und ja, ab da ging es dann auch bergab. Und ich, wie gesagt, glaube, dass Matt Brown ein bisschen überbewertet wurde. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, natürlich, Arthur schreibt, für Ellenberger war es einfach wichtig, in der UFC zu bleiben. Absolut, aber es ist jetzt einfach kein Kämpfer, der für mich den Unterschied ausmacht und den ich unbedingt in der UFC sehen muss. Dafür sind seine Leistungen nicht gut genug. Deswegen, ja, für ihn ist es natürlich wichtig, in der UFC zu bleiben, gerade in seinem Alter und auch mit dem Hintergrund, dass er eine junge Familie hat. Aber für mich als Fan ist es jetzt nicht so, dass Ellenberger für mich ein wichtiger UFC-Kämpfer ist. Kann das natürlich wieder werden, ja, auch in Alistair Overeem hat man schon mal abgeschrieben, nachdem der ein paar Niederlagen erlitten hat. Orlovsky hat man abgeschrieben und er kam noch mal so ein bisschen zurück in der UFC. Also es gibt da schon noch Entwicklungspotenzial auch für einen Ellenberger, aber ja, es ist jetzt, ich bin noch nicht aus dem Häuschen, muss ich ehrlicherweise gestehen. So, die gute alte Pepsi Max wieder am Start. Eric Perez gegen Francisco Rivera. 30 geile Sekunden in der letzten Runde. Die ersten 30 Sekunden der letzten Runde sind wirklich sehenswert. Ansonsten, ja, Eric Perez gewinnt das Ding zurecht. Man hat ihm in der ersten Runde so ein bisschen angemerkt, dass er eine lange Pause hinter sich hat. Er wurde ja, glaube ich, wegen Doping gesperrt. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ich bin der Meinung, er wurde wegen Doping gesperrt. Ist es nicht so gewesen? Ich glaube schon. Er hat seit November nicht mehr gekämpft, hat da gegen Tyler Lapillus den Kampf gewonnen und kam jetzt zurück gegen einen verhaltenen Francisco Rivera. Im Vorfeld galt ja das so als möglicher Fight of the Night und man dachte wirklich, dass hier die Fäuste fliegen. Wie gesagt, es waren letzten Endes nur 30 Sekunden, die dann beeindruckend waren. Der Rest war dann Dominanz von Eric Perez. Francisco Rivera, Mann, der Typ hat echt Talent und ist auch ein guter Kämpfer, aber ja, er kriegt das momentan nicht mehr so richtig zusammen. Und ich habe das Gefühl, dass er so ein bisschen darauf spekuliert, gute, unterhaltsame Kämpfe zu zeigen, um Bonuses abzukassieren. Ich kann mich erinnern, dass er irgendwann mal gesagt hat, er braucht die Kohle unbedingt von der UFC, also die Bonuskohle, um für seine Kinder irgendwie was zu kaufen oder so. Da gab es mal irgendwie so ein Interview. Und ich könnte mir vorstellen, dass er, als sich gedacht hat, oder irgendwann mal an so einen Punkt kam, wo er sich dachte, okay, scheiß drauf, ob ich die Kämpfe gewinne oder verliere. Hauptsache, ich kriege einen Bonus, Hauptsache, ich kriege die Kohle. Wenn das so ist, das wäre natürlich traurig, aber es wirkt fast so. Denn eigentlich war diese Aktion zu Beginn der dritten Runde totaler Bullshit. Ja, du kannst ja nicht wie so ein Halbirrer versuchen, den Gegner auszunocken. Und nach 30 Sekunden hast du überhaupt keine Luft mehr, um den Kampf noch für dich zu entscheiden. Rivera ist ja kein schlechter Kämpfer. Es ist jetzt nicht so, dass er nicht die Möglichkeit hätte, Perez zu finishen. Aber mit der Strategie, die er da gefahren ist in der letzten Runde, da kannst du so einen Kampf halt nicht mehr umbiegen. Und das, ja, fand ich ein bisschen, ja, fragwürdig, ob das so die richtige Art und Weise ist, Kämpfe anzugehen. Er hat natürlich auch nicht auf seine Ecke gehört, aber ja, überhaupt die ersten beiden Kämpfe der Pay-Per-View-Card fand ich nicht so besonders gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, haben mich nicht so vom Hocker gerissen. Auch Ryan, tschüss! Auch Ryan Benoit gegen Freddy Serrano hat mich nicht so begeistert. Ja, das war übrigens gerade die Türklinke, die da runtergefallen ist. Ich hatte Freddy Serrano vorne, der aber auch einen ganz komischen Stil hatte zu kämpfen. Also alles bei diesen ersten beiden Kämpfen fand ich irgendwie so ein bisschen merkwürdig und hat mich eher an so eine brasilianische Fight Night erinnert. Also das war ein bisschen skurril, hat mich nicht so sehr an einen guten Pay-Per-View erinnert. Ja, aber viel mehr habe ich zu dem Benoit-Kampf auch nicht zu sagen. Ich gucke mal kurz im Chat, ob da noch irgendwas kommt. Arthur schreibt, Perez hat sich vom Movement an Cruz orientiert. Ja, fand ich jetzt persönlich nicht. Also da liegen Welten dazwischen. Perez hat immer diesen etwas agilen Stil so. Das liegt natürlich auch daran, dass er ein Bantamweight ist. Aber er hat nicht das Movement eines Cruz. Er hat nicht das Footwork. Er hat auch nicht die Gabe, Schläge auszuweichen wie ein Dominic Cruz. Da ist noch viel, viel Luft nach oben. Ganz im Gegenteil. Er hat in diesem wilden Brawl in der dritten Runde sogar mehrere Schläge kassiert. Und Dominic Cruz hätte nicht einen einzigen Schlag in diesem Brawl kassiert, weil es waren halt so extreme Schwinger, dass du so viel Zeit hattest, die eigentlich auszuweichen, dass man hier wirklich eher davon sprechen muss, dass Perez noch einen langen Weg vor sich hat, um zum Contender zu werden in der Bantamweight Division. Aber ich denke mal, so ein schmutziger Sieg gegen Rivera oder schmutziger Sieg war es nicht, aber so ein erkämpfter Sieg gegen Rivera, der ist manchmal auch viel, viel wert und bringt dir für die Zukunft was. Also von daher, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Perez auf lange Sicht schadet, ja, so ein Sieg mal einzufahren. Nikita Krylov, das fand ich auch noch bemerkenswert. Natürlich ist Ed Herman jetzt keine Riesennummer in der Light Heavyweight Division, aber Krylov hat selber gesagt, es war der erfahrenste UFC-Kämpfer, gegen den ich bis jetzt angetreten bin. Und er sah verdammt gut aus in diesem Kampf. Ja. Also Krylov war für mich immer so jemand, den du auf eine Karte packst, um die Karte halt einfach zu füllen. Ja, guter Mann, gar keine Frage, aber jetzt keiner, der für die UFC in den nächsten Jahren eine große Nummer werden kann. Ich sage immer noch nicht, dass er eine große Nummer wird, aber er wird definitiv in den Rankings aufschlagen beziehungsweise sich weiter nach vorne arbeiten. Und man hat auch das Gefühl, dass er von Kampf zu Kampf noch ein Ticken besser wird. Und wenn dieser Weg weitergeführt wird für Nikita Krylov, dann könnte er wirklich in vielleicht 2 Jahren um den Titel kämpfen. Wobei man in der Light Heavyweight Division sagen muss, dass es vielleicht noch nicht mal 2 Jahre dauert, weil dir fehlen halt einfach Contender. Jetzt könnte man versuchen, den guten Herrn Krylov aufzubauen. Man muss das, denke ich mal, geschickt machen. Ich habe jetzt schon gelesen, dass Jimmy Manua als möglicher Gegner für Krylov gehandelt wird. Das könnte man natürlich auf jeden Fall so versuchen. Ist auch ein gefährlicher Kampf für Krylov. Vielleicht sowas wie Little Nock, das würde mich interessieren. Little Nock ist besiegbar aus meiner Sicht, ist aber auch jetzt kein Fallobst oder so. Und wenn Krylov so einen Namen besiegen kann, ja, dann steigt er automatisch in den Rankings nochmal ein bisschen nach oben, rückt noch mehr in den Fokus der MMA-Welt, gerade der durchschnittlichen Zuschauer so ein bisschen. Und wenn du ihn jetzt gegen Manua stellst, Manua ist echt ein gefährlicher Gegner. Also der Schritt, der könnte zu früh kommen, ein Ticken zu früh. Also mir würde es gefallen, Krylov gegen Little Nock, vielleicht sogar in Brasilien. Und dann schaut man mal weiter. Irgendwann muss er natürlich auch gegen so Ryan Bader's, Alexander Gustafsson, OSP-Kaliber antreten, um seine Qualität unter Beweis zu stellen. Er hat natürlich gegen OSP schon verloren, darf man nicht vergessen, aber ich glaube, das war ein anderer Krylov und er hat da auch einen Fehler gemacht, den er vielleicht so nicht nochmal machen würde. Aber die Leistung von ihm fand ich wirklich beeindruckend, muss ich definitiv sagen. Also das war schon nicht schlecht, wird sich dann auch bei meinen Top-3-Fighter of the Night widerspiegeln. Masvidal gegen Ross Pearson. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber ich kann mit beiden Kämpfern so richtig nichts anfangen. Ja, der Pearson sieht immer aus wie ein besoffener Engländer und Masvidal, irgendwie bin ich satt. Ja, Masvidal-Kämpfe, ich habe keinen Bock mehr auf Masvidal-Kämpfe. Da bin ich einfach ehrlich. Also ich gucke mir die Kämpfe dann natürlich an, aber es passiert nie so richtig was Geiles. Ich weiß nicht, also mich beeindrucken beide Kämpfer nicht. Kann ich nur so sagen. Also ich weiß, dass Masvidal natürlich diesen tollen Kampf gegen Benson Henderson hatte, den er dann umstritten verloren hat und so. Aber mir sind beide egal. Deswegen, fuck it. Anthony Hamilton war beeindruckend, natürlich mit seinem Knockout gegen Damian Grabowski. Keine Ahnung, wie gut Grabowski ist. Das kann ich nicht einschätzen. Deswegen kann ich natürlich den Knockout jetzt nicht höher hängen als nötig. Ich guck mal gerade. Er hat gegen Derek Lewis auch in der ersten Runde verloren, der Grabowski in seinem ersten UFC-Kampf. Ja, also das scheint jetzt nicht unbedingt ein Gegner zu sein, wo man sich jetzt allzu viel drauf einbilden sollte, wenn man den besiegt. Aber dennoch, für Hamilton ist es nicht schlecht. Was hatten wir zuletzt eigentlich gerissen, um das mal kurz noch hier aufzugreifen? Der hat zuletzt gegen Shamil, jetzt pass auf, Abdurakhimov verloren und davor Daniel Umjengchuk besiegt. Ja gut, ja, ich weiß auch nicht. Ist halt auch so ein Kampf. Da war man im Endeffekt froh, dass der nach wenigen Sekunden schon beendet wurde. Wilson Hayes hat seinen Pflichtsieg errungen gegen Hector Sandoval. Großartiges Jiu-Jitsu. Hayes hat das wirklich im Stile eines Topfighters gemacht. Er wusste, das ist ein schwerer Kampf für mich, weil ich mental diesen Kampf annehmen muss. Ja, er weiß, er ist eigentlich hier, um den Titel zu kämpfen. Jetzt hat sich Mighty Mouse verletzt. Er kämpft gegen den Gegner, von dem keiner ausgeht, dass er überhaupt eine Chance hat gegen ihn. Aber das mental zu verpacken ist schwierig. Hat er geschafft, hat genau das gemacht, was man von ihm erwartet. Und aus meiner Sicht hat er damit unterstrichen, dass er von den wenigen Contendern in der Flyweight Division noch einer derjenigen ist, der vielleicht ja irgendwie aufgebaut werden kann, um gegen Demetrius Johnson zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass Wilson Hayes Demetrius Johnson besiegen kann, aber ja gut, in dieser Flyweight Division ist es halt schwierig, Contender zu finden, und du kannst froh sein, dass Hayes jetzt hier nicht verloren hat, sonst hättest du noch das Problem gehabt, dass du wieder keinen hast, der gegen Mighty Mouse jetzt antreten kann, und jetzt nur auf Ultimate Fighter zu setzen, ist auch schwierig, ja. Die Early Prelims, Michael Graves gegen Bojan, der Nachname, Belichkovic? Belichkovic? Ach, ihr wisst, wen ich meine. Endet in einem Unentschieden. Ich hatte den Kampf, ich habe den Kampf eigentlich für Bojan gewertet. Ich habe die erste und dritte Runde für Bojan, die zweite Runde für Graves. Ich glaube, dass die Punktrichter, die den Kampf unentschieden gewertet haben, das auch so gesehen haben, aber die haben Graves die zweite Runde 10-8 gegeben. Das war mir zu wenig. Er hatte zwar die meiste Zeit Bojans Rücken und hat auch immer wieder versucht, einen Rear-Naked Choke irgendwie anzusetzen, aber es war für mich zu wenig, ja, von Michael Graves, um jetzt hier eine 10-9 zu geben. Bojan, wie auch immer er mit Nachnamen heißt, Serbian Steel ist, glaube ich, sein Nickname, das könnte jemand sein, der in Zukunft noch für Aufsehen sorgen könnte. Also das ist, glaube ich, ein guter Kämpfer, der noch nicht so ganz rund geschliffen wurde. Also der hat mir ganz gut gefallen. Bin mal gespannt, wie das für den weitergeht. Und Damian Brown besiegt Cesar Azamendia ja, relativ schnell via KO. Ja, das war letzten Endes UFC 201. Insgesamt eine unterhaltsame Card, die schnell vorüberging. Also ich war eigentlich zufrieden. Das, wie gesagt, war ganz unterhaltsam. Run Fighting hat gut funktioniert. Wir haben einen Titelkampf gehabt, der uns begeistert hat. Kann man, denke ich, mal so sagen. Tyron Woodley, neuer Champion. Wir haben mit Karolina Kowalczewicz eine neue Nummer 1 Herausforderin, wahrscheinlich um den Strawweight-Titel. Auch das macht Spaß. Jack Ellenberger ist zurück. Eric Perez meldet Ansprüche in Sachen Bantamweight-Division. Dauert natürlich noch eine Weile, aber ist definitiv mal nicht schlecht gewesen, dass er den Kampf gewonnen hat. Und Nikita Krylov als möglicher neuer Light-Heavyweight-Contender. Auch ihr Ballflach halten, er kämpft noch nicht in naher Zukunft um den Titel, aber es ist wichtig, dass diese Light Heavyweight Division junge Leute aufbaut oder neue Leute hervorbringt, weil die momentan eigentlich mit die langweiligste Division in der UFC ist, und ich bin froh, dass dann so ein Krylov mal ins Rollen kommt und vielleicht uns überraschen kann in den nächsten Monaten und vielleicht sogar auch Jahren. Jetzt gucke ich mal ganz kurz noch in den Chat. Ron King schreibt, bin froh, dass Robbie heute verloren hat. Muss ich mir das Massaker gegen Wonderboy schon nicht antun? Woodley eh nur Platzhalter. Schwer zu sagen. Also Woodley hat natürlich diese Waffe, die hier in der rechten Hand, hat da Power. Aber ganz ehrlich, momentan in der Welterweight Division, ich sehe da keinen, der den Titel lange tragen kann. Es ist schwer zu sagen. Also auch ein Wonderboy wird anfällig sein. Der sieht natürlich in den letzten Kämpfen hervorragend aus, gar keine Frage. Aber ich kann auch nicht hundertprozentig sagen, dass er den Titel lange halten kann. Ich sag euch, Damian Maia, den sollte man auf der Rechnung haben. Weil Damian Maia zu besiegen ist schwer. Und Damian Maia, gut, der muss dich auch erstmal zu Boden bekommen, gar keine Frage. Aber wenn Damian Maia dich am Boden hat, hat es jeder Kämpfer in dieser Welterweight Division schwer, sich gegen Damien Maia zu Wehr zu setzen. Und Damien Maia ist der perfekte Kämpfer, wenn es darum geht, Position over Submission. Der hält dich am Boden so lang, bis er den einen kleinen Schlupfwinkel findet, um dich zu finishen. Und das zerrt an dir. Das zerrt an dir nicht nur kräftemäßig, sondern auch mental. Deswegen, vielleicht ist Damien Maia, der das ungeliebte Kind, das in der Welterweight Division dafür sorgt, dass der Titel länger bei einem Kämpfer bleibt. Also Damien Maia, den habe ich wirklich noch auf der Liste in Sachen lange Zeit Welterweight Champion sein zu können. Bei Woodley, ja, es ist halt schwer zu sagen. Also es kann sein, dass Woodley den nächsten Kampf verliert, gegen wen auch immer. Es kann sein, dass Woodley die nächsten 3 Jahre Champion bleibt. Wer weiß das schon. Momentan in der UFC ist absolut alles möglich. So, wen haben wir sonst noch hier? Krylov macht echt viele Fehler. Weiter oben in der Division wird er dafür teuer bezahlen. Ja, absolut. Krylov macht noch viele Fehler, aber er ist halt auch noch ein junger Kämpfer. Wichtig ist aber, dass man so einen jungen Kämpfer eben dann gegen gerade so Gegner wie Ed Herman stellt und vielleicht jetzt gegen Little Nock. Das sind erfahrene Kämpfer, von denen so ein Krylov enorm viel lernen kann. Und ich glaube, dass Nikita Krylov auch davon profitieren kann, wenn er vielleicht in die USA mal gehen würde für eine längere Zeit. Er hat ja jetzt momentan seine Camps in Europa. Und ich glaube, für Krylov wäre es mal nicht schlecht, in die USA zu gehen, da mal mit ein paar guten Leuten zu trainieren, um sich weiterzubilden. Und solche Kämpfe wie gegen Herman, vielleicht gegen Little Nock, das bringt dich weiter. Und er hat definitiv Potenzial. Das kann man ihm nicht absprechen. Natürlich, er macht viele Fehler, aber er ist halt noch sehr, sehr jung. Er hat noch nicht die richtig ganz großen Gegner vor die Fäuste bekommen. Deswegen, wenn er jetzt gegen den Top-5-Kämpfer in der Light Heavyweight Division kämpfen würde, dann würde er diesen Kampf vermutlich verlieren. Wobei, auch hier ist es schwer zu sagen. Also wir sehen es in den letzten Wochen, wie schnell vermeintlich klare unterlegene Kämpfer plötzlich Kämpfe gewinnen. Aber ich sehe es auch so, dass er momentan in den Top 5 nichts zu suchen hätte. Deswegen würde ich ihn langsam aufbauen. Little Nock als möglicher Gegner und mal gucken, wie es dann weitergeht. Er hat noch viel zu lernen, gar keine Frage. Was haben wir sonst noch hier? Mein Chat macht gerade nicht so richtig mit. Der Arthur schreibt, was hältst du von der neuen Tough Season, dass der Gewinner gegen Mighty Mouse geht. Ich finde es interessant, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, in der neuen Ultimate Fighter Staffel wird diesmal nicht nur der neue Ultimate Fighter ermittelt, sondern auch der nächste Gegner für Demetrius Johnson. Es machen nur Flyweight Champions aus anderen oder von anderen Ligen mit und es sind ein paar wirklich interessante Kämpfer dabei, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass gegen Mighty Mouse kein Kraut gewachsen ist. Also für Mighty Mouse ist der eine Kampf, auf den ich mich jetzt fokussieren würde, ein Superfight gegen Dominic Cruz. Das ist auch das, was ich jetzt als Fan gerne sehen würde. Aber ja, man kann das mal machen. Du hast halt einfach keine Contender in dieser Division. Von daher kannst du so einen Blödsinn mal an den Start bringen. Ich würde dennoch erstmal Wilson Hayes jetzt gegen Mighty Mouse stellen. Ich gehe davon aus, dass er den Kampf nicht gewinnt, aber anschließend dann eben diese Ultimate Fighter Sache. Aber auch da glaube ich nicht, dass Demetrius Johnson den Titel abgeben würde. Ein Maia mit seinem Jiu-Jitsu kann jeden besiegen, absolut. Maia, der Black Belt unter den Black Belts, das finde ich auch nochmal, ist ein gutes Statement. Das Problem, schreibt der Arthur, bei den BJJ-Fightern ist, sie sind so unansehnlich, deswegen bekommen sie nicht so oft ihre Title-Shots, Beispiel Jacare. Also man kann da, denke ich mal, schon unterscheiden. Also Damien Maia ist für mich jetzt auch nicht so spektakulär. Ich weiß, dass viele absolute Jiu-Jitsu-Cracks Damien Maia total abfeiern. Und wenn das Ganze dann analysiert wird, wie zum Beispiel ein Damien Maia kämpft, verstehe ich auch, was die Faszination für diese Jiu-Jitsu-Fans ausmacht. Ich verstehe das absolut. Aber für mich ist es natürlich nicht so unterhaltsam, einen Damien Maia gegen Matt Brown zu sehen, wie jetzt eben Tyron Woodley gegen Robbie Lawler. Ja, ganz klar. Also da brauche ich euch nichts vormachen. Euch wird es genauso gehen. Es gibt aber auch Brazilian Jiu-Jitsu-Kämpfer, die unterhaltsam kämpfen können. Also gar keine Frage. Und bei Jacare, ich weiß gar nicht, ob der so unattraktiv ist als Gegner für den einen oder anderen. Denn Jacare hat auch wirklich in Sachen Striking einige Fortschritte gemacht. Also ich behaupte, dass man Jacques Ray besser vermarkten kann als ein Damien Maia, weil er halt einfach vielfältiger ist in seiner Art zu kämpfen. Aber es ist einfach so, dass so Typen wie ein Damien Maia Probleme hat, Anerkennung zu finden in der MMA-Welt, weil man halt eher das Spektakuläre abfeiert. Und Mipa schreibt gerade, BJJ ist nur was für absolute Nerds. Wie gesagt, es gibt Kämpfer, die unterhaltsam ihre Submission-Skills unter Beweis stellen. Und es gibt welche, die diese eigentliche Philosophie von BJJ mehr verkörpern. Das ist so ein Damien Maia. Und da hört man halt immer wieder das Credo Position over Submission. Und wenn du so kämpfst, gewinnst du deine Kämpfe, aber nicht besonders unterhaltsam. Oder gewinnst sie meistens. Und Damien Maia ist halt einfach der Typ, der sagt, bevor ich jetzt hier was Verrücktes mache, halte ich meinen Gegner in dieser Position, hol mir die Runde. Ich mache immer genauso viel, um nicht vom Referee zum Aufstehen ermuntert zu werden. Und das reicht dann letzten Endes aus. Absolut. Jacare hat halt auch um Längen mehr Charisma als Maia. Ja, absolut. Also Jacare ist mit Sicherheit charismatischer, das stimmt. Man sieht aber zum Beispiel bei Rafael dos Anjos, der ist ja so vom Gemüt ähnlich wie Damien Maia, würde ich mal sagen. Man sieht, dass man auch selbst so ein Rafael dos Anjos so ein bisschen in den Mittelpunkt drücken kann. Also ich fand schon, dass Rafael dos Anjos ein bisschen mehr Anerkennung bekommen hat von den Fans und auch von den Pressevertretern im Vorfeld zum Conor McGregor-Kampf sowieso, aber auch beim Eddie Alvarez-Kampf hat man das Gefühl gehabt, dass so ein dos Anjos mehr geschätzt wurde als noch ja in früheren Kämpfen. Also ich erinnere mich dann nach diesem Benson-Henderson-Kampf, da haben alle nur davon geredet, ob die Stoppage zu früh war und so. Und man hat eigentlich überhaupt nicht davon gesprochen, wie gut dos Anjos sich geschlagen hat. Und das fand ich ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dos Anjos ist ein hervorragender Kämpfer, genauso wie Damien Maia. Ich meine, das sagt man immer so, ja, er hängt da nur am Boden rum und es kommt nichts, aber du musst sowas halt erstmal gegen so einen Kämpfer wie Matt Brown hinbekommen. Ich meine, keiner von uns, die sich jetzt hier gerade versammeln, würde gegen Matt Brown wahrscheinlich eine Runde überleben. Und so einen Kämpfer so zu dominieren, da gehört einiges dazu. Und ich weiß, auch ich schätze das nicht immer, und viele Fans schätzen das auch nicht, aber man muss es einfach höher bewerten, als man es in der Regel tut. So, dann haben wir jetzt noch zum krönenden Abschluss meine Top 3 Fighter of the Night. Auf Platz 3 für mich Nikita Krylov. Ich finde es ein bisschen schade, dass die UFC ihm keinen Bonus gegeben hat. Es war einfach ein großartiger Knockout, absolutes Highlight-Reel. Ich denke, das werden wir in seinen Hype-Videos noch häufig zu sehen bekommen, wie er Ed Herman ausknockt. Das war schon beeindruckend und aus meiner Sicht hätte er sich hier einen Bonus verdient. Natürlich wollte man, glaube ich, auch Jake Ellenberger so ein bisschen belohnen für seine Leistung. Aber für mich war der Sieg von Krylov wichtiger als der Sieg von Ellenberger. Ich bin der Meinung, dass Ellenberger nie wieder eine große Rolle spielen wird in der UFC. Vielleicht gewinnt er den nächsten Kampf und vielleicht auch seinen übernächsten, aber er wird nie wieder eine richtig große Rolle spielen. Die besten Zeiten sind vorbei. Für ihn, bei Krylov habe ich das Gefühl, dass er Entwicklungspotenzial hat. Das kann sich relativ schnell erledigt haben. Wenn er halt einfach die nächsten zwei Kämpfe verliert, dann war es das wieder. Aber aktuell hat er so ein gewisses Momentum. Ja, und ich finde, das sollte die UFC mitnehmen und ihm jetzt eine Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. Wie gesagt, ich plädiere ja nochmal für den Little Knock-Kampf. Würde für mich absolut Sinn machen. Und man muss auch dazu sagen, Krylov hatte in seinem Kampf gegen Ed Herman so einen kleinen Moment drin, wo er ein bisschen schludrig war und Ed Herman hat ihn erwischt, ja, kurz vor dem Knockout zum Beispiel. Wenn Ed Herman da ein bisschen sauberer geboxt hätte, hätte es sogar sein können, dass er den Kampf finisht. Also das war schon so ein kurzer Moment, der ganz, ganz wichtig war für Krylov, dass er den übersteht. Und ich glaube, dass Krylov aus solchen Momenten sehr, sehr viel lernt. Ja, ich denke, dass der Junge Potenzial hat und ich hoffe, er kann es unter Beweis stellen. Platz 2 geht für mich an Karolina Kowalczyk. Ganz knappes Rennen, so für mich Woodley und Kowalczyk. Woodley habe ich für mich als Fighter of the Night sozusagen auserkoren. Aber ich fand halt auch Kowalczyk in ihrer ganzen Art im Vorfeld zu diesem Kampf schon so beeindruckend mit ihrer Ruhe und Gelassenheit und dann ist sie im Kampf eigentlich genau das Gleiche, nämlich total ruhig, guckt sich an, was hat meine Gegnerin zu bieten, was kann ich entgegensetzen. ist großartig. Also ich war wirklich begeistert von Karolina Kowalczewicz. Und mir persönlich würde es, glaube ich, gefallen, wenn sie jetzt nochmal einen Kampf hätte vor dem Jędrzejczyk-Kampf. Aber ich vermute, die UFC möchte da kein Risiko eingehen und wird diese Schlacht der Polinnen anleiern. Ich guck mal gerade in den Rankings. Ja, dann müsstest du sie jetzt wahrscheinlich gegen Gadelha stellen. Das macht aber keinen Sinn, weil wenn Claudia Gadelha gewinnt, dann was machst du dann mit der? Kannst ja nicht gleich wieder einen Titelkampf geben. Nee, die UFC wird wahrscheinlich sagen, komm, du kriegst den Titelkampf. Dave Scholler hat ja auch bei der Pressekonferenz schon gesagt, es sieht sehr danach aus, dass Carolina als nächstes um den Titel kämpft. Und ja, ich bin gespannt, wie es für sie weitergeht. Tyron Woodley, für mich Fighter of the Night, klar, mit so einem Knockout-Titelgewinn. Wer soll es sonst werden? Und was die Zukunft für ihn so bringt, wird sich zeigen. Schwer jetzt zu sagen. Es wird, denke ich mal, in den nächsten Tagen einiges zu analysieren geben für Robbie Lawler. Nicht nur jetzt mit Hinblick auf den Kampf, sondern insgesamt so, was Robbie Lawler in der nächsten Zeit machen möchte und wie er sich so seine nächsten Kämpfe vorstellt. Denn er ist nicht mehr der Jüngste und wir haben im Vorfeld ja immer wieder davon gesprochen, wann wird er Tribut zahlen müssen für seine heftigen Kämpfe gegen Hendricks, gegen Rory McDonald, gegen Carlos Condit. Vielleicht war das jetzt ja einfach nur ein Treffer, den er sich gefangen hat, aber vielleicht war es auch der Anfang vom Ende. Man weiß es nicht. Was steht jetzt hier noch? Denkst du, Fedor wird noch einen Kampf bei der UFC haben? Arthur, ich kann dir versprechen, ich habe vor ein paar Wochen aus relativ verlässlichen Quellen gehört, dass die UFC definitiv mit Fedor plant. Das war aber vor dem Kampf gegen Fabio Maldonado. Ich weiß nicht, ob die UFC jetzt anders denkt. Aber, wie gesagt, aus meiner Sicht relativ verlässlicher Quelle habe ich gehört, dass die UFC so gut wie sicher mit Fedor ist. Und dann, ich glaube, es war eine Woche vor dem Kampf gegen Fabio Maldonado, kam es eben zu diesem Maldonado-Kampf. Und es kann natürlich sein, dass jetzt die UFC gesagt hat, ist vielleicht doch nicht das Richtige, den jetzt zurückzubringen. Und es kann, weil er wird natürlich eine Menge Kohle von der UFC wollen, gar keine Frage. Und vielleicht sagt auch Fedor, na, ich weiß nicht, ob ich in der UFC oder ob ich überhaupt nochmal kämpfen will. Ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin sozusagen oder der echte Fedor bin. Ich glaube, jetzt sagt der Arthur gerade Fedor gegen Verdum 2, ich glaube, das hängt jetzt alles so ein bisschen gerade zwischen den Seilen. Also Fedor Verdum 2 kann ich mir aktuell nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sein. Und ich glaube auch, dass Verdum relativ kurzen Prozess machen würde mit Fedor. Also was für mich Sinn gemacht hätte, wäre natürlich Fedor gegen Brock Lesnar. Aber das Ding ist jetzt erstmal durch. Brock Lesnar wird, ich glaube, nicht mehr in der UFC kämpfen. Und dann, gegen wen kannst du jetzt Fedor stellen in der UFC? Es muss ein bisschen Sinn, muss es schon noch machen. Also, du möchtest ja jetzt hier nicht irgendwie Fedor gegen Anthony, wie hieß er? Habe ich schon wieder den Namen vergessen. Anthony Hamilton stellen oder so, das macht gar keinen Sinn. Aber in der Heavyweight Division, gegen Miocic, Verdum, Velasquez, Overeem, Dos Santos, ich sehe da keine Chance für den guten Fedor Emelianenko. Und sonst, ja, vielleicht Barnett, Josh Barnett gegen Fedor, das könnte man sich noch überlegen, wenn Barnett Arlovski besiegt. Ich bin gespannt. Also es ist schwer zu sagen. Wie gesagt, vor ein paar Wochen hieß es, er wird definitiv zurückkommen. Jetzt hört man schon lange nichts mehr. Muss man abwarten. Dos Santos, mit dem ist nichts. Also der ist fit, der will auch wieder kämpfen. Hat er nicht sogar jetzt einen Kampf? Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Oder war das ein Gerücht, das ich gelesen habe? Ich guck mal kurz, ob für Dos Santos ein Kampf angesagt wurde. Mir ist da irgendwas im Hinterkopf hängen geblieben. Dann war es vielleicht nur ein Gerücht. Nee, er hat aktuell keinen Kampf. Er hat ja zuletzt gegen Ben Rothwell gewonnen. Müssen wir mal abwarten. Aber Dos Santos ist weiterhin im Rennen. Und ich weiß nicht, was für ihn jetzt als nächstes ansteht. Velasquez macht keinen Sinn. Verdum hat einen Kampf. Overeem hat einen Kampf, Arlovski hat einen Kampf, Travis Brown hat verloren, Hunt, da muss man mal abwarten. Vielleicht Derrick Lewis, müssen wir mal abwarten. Aber Dos Santos ist weiterhin in der Verlosung. Ja, Arthur schreibt, er versteht nicht, warum Ben Rothwell den Kampf gegen Verdum bekommt, obwohl Dos Santos den besiegt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob Dos Santos zu dem Zeitpunkt verletzt war, beziehungsweise ob er vielleicht den Kampf abgelehnt hat gegen Verdum. Das kann man nicht ausschließen. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich, als dieser Kampf angesetzt wurde, kurz nach der Niederlage von Verdum, gerade aus meiner UFC-Pause kam, möchte ich mal so sagen. Und ich weiß nicht genau, was da so hintenrum gemutmaßt wurde, warum dieser Kampf jetzt eben angesetzt wurde und nicht der Kampf zwischen Verdum und Dos Santos, der natürlich Sinn machen würde. Deshalb, das müsste ich mir nochmal drauf schaffen. Da kann ich nicht allzu viel dazu sagen. Es gab ja den Kampf schon mal, Dos Santos gegen Verdum. Damals hat Dos Santos gewonnen. Ist aber schon 8 Jahre her, also man könnte den ruhig nochmal auflegen. Klar. Gut, dann sind wir soweit durch. Mir hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Am Donnerstag gibt es natürlich wieder eine neue Ausgabe MMA Radio, dann mit dem Peter. Ich hoffe, ihr hört es euch an. Ich hoffe, ihr geht auf iTunes, bewertet MMA Radio mit 5 Sternen, denn das hilft, in den Rankings zu steigen. Hier bei YouTube ist es wichtig, dass ihr einen Daumen da lasst und vielleicht den Kanal abonniert, non-PG, das wäre schön. Ansonsten liked uns auf Facebook, mmaradio.de, folgt MMA Radio auf Twitter, @mmaradio.de und ich wünsche euch natürlich ein schönes Wochenende und wir hören uns hier auf YouTube zu UFC 203 erst wieder. Also die Geschichte hier zwischen Caceres und Yair Rodriguez, da werde ich keine Countdown-Show zu machen. Vielleicht, wenn es ein spektakuläres Event ist, mache ich ein Instant-Reaction-Video, aber das schreibe ich dann auf Twitter vorher. Aber spätestens 202, ich bin schon wieder ein Event zu weit gesprungen, spätestens 202 Countdown Show sind wir wieder hier. Das ist dann Samstag, 20. August, 20:30 Uhr. Bis dahin. Tschüss.